bist du es? Du stehst da, in deiner Herrlichkeit. Begriffen, abgehoben. Bist du es, die meine Seele erwärmt? Mein Herz ist klar. Bist du es? Erbarmst du dich meiner? Errettest du mich? Willst du meinen Lobpreis hören? Oder nur mein Problem? Macht es dich an, mich leiden zu sehen? Siehst du mich überhaupt? Oder bin ich noch nicht wahrhaftig? Wann wirst du mich erkennen? Werde ich dich je begreifen, jemals an deiner Seite stehen? Wirst du überhaupt begriffen werden? Aus den Höhen, in die ich dich selbst gehoben, in den Abgrund.